wieder mal in einem Tief, in diesem inneren Krieg. Wieder bleibt mir nur die Asche, alles läuft mal wieder schief. Und ich dachte, ich hab so eine Menge gesagt, wieder am Abgrund. Nix in die Gänge gebracht, Kontakte sind gebrochen, Menschen haben sich entfernt. Die Gefühle sind das Stocken und keiner, der von mir schwärmt. Mann, wo war ich? Kein Plan. Auf jeden Fall nicht sehr weit, Mann, wo bin ich jetzt? In einem Meer voller Leid, wie ein Phönix steig ich immer aus der Asche. Ey, ich lebe nicht von Essen, sondern immer von der Flasche. Nicht aus der Tasche, von der Hand in den Mund. Digga, ich hab es erkannt, ich geb'n Fuck ohne Grund. Und wenn wir es so sehen, ist das mein wirkliches Problem. Nehm die Sache nicht so ernst, hab kein soziales Benehmen. Nur ein Leben, ein Stift und dein Blatt, und so schreib ich meine Worte wie geritzt und gehackt. Du kannst auf mich bauen, kannst mir wirklich vertrauen. Wie oft hört ich diese Worte, hab es so oft durchgekaut. Sinnlose Scheiße, steckst dir in den Arsch. Ich vertraue nur mir selber und es war's. Check mein Leben und check auch meine Mucke. Ey, dann weißt du, wer ich bin, ist nur der Kasper von der Suppe. Ich bin ein Mensch, der vielleicht so fühlt wie du. Pack es in die Tracks und kühle es in meinem Fuß. Ich bin Smog, ja, der wäre ich mal gerne. Doch ich bin und bleib nur Steven, bis ich eines Tages sterbe. Smog mit Überliebe und wie schön die Welt so ist. Doch Steven mit der klaren Sicht bleibt ein Realist, ne? Kunstfigur, ja, die hab ich erschaffen. Doch von dem Mensch dahinter habt ihr alle keinen Blassen. Wer ich bin, wo ich lebe, wie ich denk, was ich mach, wie's mir geht, wie ich fühl. Ist es Liebe oder Hass? Wer sorgt sich schon um mich? Kannst du mir das bitte sagen? Hab nur meine Fam, auf andere kann man warten. Oder nur hoffen, es sich wünschen, dass jemand kommt und mich holt aus meinen Sünden. Ich such nach Gründen, doch ich find sie leider nicht. Stelle fest, ich bin am Boden, was nur alte Leier ist. Ich muss nach vorne schauen, nach vorne streben. Nur so erwecke ich die Kurzfigur zum Leben.